Willkommen, ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie dabei sind. Radio, das gibt es ja schon lange. Schon die Nationalsozialisten erkannten schnell, dass der sogenannte Volksempfänger mit seinen anfangs gerade mal 2 Programmen prima für Propagandazwecke missbraucht werden konnte. So erklärte Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bereits 1933, der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Nein, nicht ganz. Radiosatiren für das Reich. Der Ätherkrieg der BBC London gegen Nazi-Deutschland. Die Entdeckung des Radios als wirksames Propaganda-Instrument blieb nicht allein den Nazis vorbehalten. Fernsehen und Hörfunk wurden von allen Seiten im Krieg eingesetzt. Auch Goebbels konnte trotz Einsatz von Störsendern nicht verhindern, dass Gegner Hitlers im Radio zu Wort kamen. Bereits 1931 hat die BBC London begonnen, deutschsprachige Sendungen in Germany zu verbreiten. Die britische BBC, von den Deutschen gerne heimlich unter der Bettdecke gehört, damit der Nachbar nichts mitbekam. Hören Sie einen Auszug aus den Reden des Schriftstellers Thomas Mann, die dieser vom fernen Los Angeles über Atlantik und BBC nach Deutschland schickte. BBC, deutschsprachiger Dienst. November 1941. Deutsche Hörer, ihr dürftet mir heute mein Werk nicht danken, auch wenn ihr wolltet, sei es darum. Es wurde nicht um euretwillen, sondern aus eigenster Not getan. Aber etwas ist, das wirklich um euretwillen, aus sozialem und nicht aus privatem Gewissen geschah. Und täglich werde ich gewisser, dass die Zeit kommen wird und schon näher kommt, wo ihr es mir danken und es mir höher anrechnen werdet als meine Geschichtenbücher. Das ist, dass ich euch warnte, als es noch nicht zu spät war, vor den verworfenen Mächten, in deren Joch ihr heute hilflos geschirrt seid und die euch durch 1000 Untaten in ein unvorstellbares Verderben führen. Ich kannte sie. Ich wusste, dass nichts als Katastrophen und Elend für Deutschland und für Europa aus ihrem unsäglich niederträchtigen Wesen erwachsen konnten, während die Mehrzahl von euch in heute gewiss schon für euch selbst unfassbarer Verblendung sie für die Bringer von Ordnung, Schönheit und nationaler Würde hielt. Muss man nicht an Goethes Spruch denken von der frommen deutschen Nation, die sich erst recht erhaben fühlt, wenn all ihr Würdiges ist verspielt? Ich kannte auch euch, gute Deutsche, und eure Fehlbarkeit im Begreifen eurer wahren Ehre und Würde. Und dass ich damals, im Oktober 1930, meine Natur überwindend in die politische Arena stieg, und im Berliner Beethovensaal schon unter gröhlenden Unterbrechungen der Nazi-Buben die Rede hielt, an die einer oder der andere von euch sich wohl noch erinnert, und die ich Appell an die Vernunft nannte, obgleich sie ein Appell an alles bessere Deutschtum war. Das dient heute, so vergeblich es sein musste, meinem Gewissen zu tieferer Beruhigung als alles, was ich mit glücklicherem Gelingen als Künstler ausrichten konnte. Ich suchte mit meinen schwachen Kräften hintanzuhalten, was kommen musste und was nun seit Jahren schon da ist, den Krieg, an dem eure lügenhaften Führer, Juden und Engländern und Freimaurern und Gott weiß wem die Schuld geben, während er doch für jeden Sehenden gewiss war von dem Augenblick an, wo sie zur Macht kamen und die Maschine zu bauen begannen, mit der sie Freiheit und Recht niederzuwalzen gedachten. Und was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet, ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer, ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in den Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Skrupellos wird eure männliche Jugend bis herab zu den 18, den 16-Jährigen, dem Moloch des Krieges geopfert, zu Hunderttausenden, zu Millionen. Kein Haus in Deutschland, das nicht einen Gatten, Sohn oder Bruder zu beklagen hätte. Der Verfall beginnt. In Russland fehlt es an Ärzten, Pflegepersonal, Arzneimitteln. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen Geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählte ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt. Die Hölle Deutsche kam über euch, als diese Führer über euch kamen. Zur Hölle mit ihnen und all ihren Spießgesellen. Dann kann euch immer noch Rettung, kann euch Freiheit und Friede werden. Während die Reden Thomas Manns eher den erzieherisch belehrenden bis empörten Duktus bedienten, ging mitten im Krieg auf der nach oben offenen Humorskala noch mehr. Frei nach dem Motto Lachen statt Waffen. Das Ziel durch die totale Überzeichnung den deutschen Schaden. So setzte die BBC ab 1940 eine neue Waffe in der Rundfunkpropagandaschlacht ein. Die Satire. Sie erinnern sich? Satire zielt darauf ab, durch Humor und Ironie sowie mittels Absurdität und Übertreibung gesellschaftliche, politische oder menschliche Missstände zu kritisieren. Satire gegen Nazi-Propaganda also. Kam gut an. Auch bei Ihnen? Hören Sie gern dazu das Feature von Klaus Pilger, gesendet im Deutschlandfunk im Jahr 1996. Malone. Balloni war ein Stritz mit den Eltern, sie vergnügen, in der Stadt, mit seiner Klatsch, ey, der Stratz mit den Gedanken da, in seiner Tratsch mit den Gedanken, mein einer Täter, wieder strafen, die strafen, sie strafen. Charles Chaplin parodiert Adolf Hitler in dem Film The Great Dictator aus dem Jahre 1940. Parodie und Satire gehörten in den Medien der alliierten Nazi-Kriegsgegner zu den Mitteln, mit denen versucht wurde, den Feind vor den eigenen Bürgern unglaubwürdig und lächerlich zu machen. Chaplin ist nur ein Beispiel. Auch Regisseure wie Ernst Lubitsch mit der schwarzen Komödie To Be or Not to Be und sogar Walt Disney mit seiner Mickey Mouse versuchten durch satirische Überzeichnung den Deutschen zu schaden. Diese Filme erreichten selbstverständlich vor Kriegsende kein deutsches Kinopublikum. Damals, während des Zweiten Weltkriegs, waren die Massenmedien Film und Radio noch jung, wurden aber von allen kriegsführenden Parteien bewusst als Propagandawaffe eingesetzt. Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels hatte dafür gesorgt, dass das Radio als Volksempfänger in den meisten Wohnstuben stand. Den Vertrieb ausländischer Zeitungen konnte er in Deutschland untersagen. Doch Goebbels konnte nicht verhindern, dass die Deutschen mit ihrem Radiogerät auch Sendungen empfingen, die von Kriegsgegnern produziert und ausgestrahlt wurden. Zum Beispiel Hitler gegen Hitler. Hier wurden die Aussagen des Nazi-Führers gegeneinander geschnitten. Diese Entlarvung des Diktators musste nur sparsam kommentiert werden. Die moderne Kriegsführung erfordert ungeheure Munitionsmengen. Wenn ich nur an den Luftkrieg denke. Ach, können Sie mir nicht dazu etwas sagen? Ja, bei der deutschen Nein. Sie auf der rechten Seite. Meine Damen und Herren, Sie werden bei uns Städte im großen Ausmaß angreifen. Wir werden Ihre Städte ausradieren. So, und jetzt Sie auf der anderen Seite. Haben Sie also alles Nötige veranlasst? Ich habe der deutschen Luftwaffe den Auftrag gegeben, dass sie diesen Krieg human führt. Jetzt weiß ich, was Sie unter einer humanen Kriegsführung verstehen. Wir werden Ihre Städte ausradieren. Danke, es genügt. Soll ich Ihnen jetzt klipp und klar meine Meinung sagen? Eine von Ihnen lügt, meine Herren. Ist doch nicht die Zeit. Oder vielleicht beide. Denn schließlich Ihrer beiden Stimmen gehören doch nur einem Mann. Was hat der Mann in seinem Leben nicht alles versprochen und nicht alle gehalten? Allerdings, ich danke Ihnen, meine Herren. Dieser Beitrag kam vom deutschsprachigen Dienst der BBC in London. Bereits Ende 1938 hatten die Briten begonnen, Sendungen in deutscher Sprache über Mittelwelle zu verbreiten. Mit Nachrichten und politischen Kommentaren versuchte die BBC, die British Broadcasting Corporation, ein Gegengewicht zu der verlogenen Propaganda der Nationalsozialisten zu schaffen. Prominente deutschsprachige Emigranten kamen zu Wort. So polemisierte etwa Thomas Mann gegen die Diktatur des Gesindels. Die Nazis erkannten schnell die Gefährlichkeit der sogenannten Feindsender und bestraften die heimlichen Hörer, derer sie gewahr wurden, drakonisch, bis hin zur Todesstrafe. Die Menschen hörten heimlich BBC, oft unter der Bettdecke, damit niemand es in der Nachbarwohnung bemerkte. Englisch inhalieren wurde das ironisch genannt. Das Hören der BBC-Programme erschwerten die Nazis durch Störsender. Der Ätherkrieg hatte begonnen. Dieses Trommelzeichen eröffnete stets die deutschsprachigen BBC-Sendungen. Es war das internationale Morsezeichen für den Buchstaben V, stellvertretend für das englische Wort Victory. Zugleich klang es wie der Anfang von Beethovens 5. Sinfonie. Ab 1940 setzte die BBC dann eine neue Waffe in der Rundfunk-Propagandaschlacht ein, die Satire. Uwe Naumann, Jahrgang 1951, schrieb Anfang der 80er Jahre eine germanistische Dissertation über satirische Faschismuskritik während des Anti-Nazi-Exils. Seine Recherche führte ihn auch nach London, wo er nach den Satire-Serien des deutschen Dienstes der BBC forschte. Man ist auf die Idee, Satiren gegen die Nazi-Propaganda zu produzieren, wohl fast zufällig gekommen. Man hat gesagt, wir probieren das einfach mal. Und hat dann doch gemerkt, dass das ankam und dass das ein gewisses Interesse fand bei den Hörern. Das hat man auf Umwegen über Briefe herausgefunden, die auf Umwegen über Schweden und die Schweiz nach London gelangten. Und man hat dann sehr viele Sendungen ausprobiert, eine ganze Reihe von deutschsprachigen Autoren daran gesetzt, hat gesagt, entwickelt mal was, macht mal, versucht mal solche Alltagsfiguren zu entwickeln, die man in diesem Sinne einsetzen kann. Und daran waren eine ganze Menge Autoren beteiligt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass drei dieser Serien so gut waren, dass man die dann über viele Jahre produziert hat, eigentlich bis Kriegsende. Während andere Serien nur kurze Zeit existierten und dann nach 3, 4 Versuchen oder manchmal nach 10, 12 Versuchen wieder eingestellt wurden. Die Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal, Frau Wernicke und Kurt und Willi. So hießen die drei Serien, die über Jahre in London produziert wurden. Es waren jeweils Episoden von etwa 3 bis 7 Minuten Dauer mit wiedererkennbaren Figuren, die volksnah waren und auf die aktuelle Tagespolitik reagierten. Die Hirnschalbriefe strahlte die BBC von Ende 1940 bis Kriegsende wöchentlich nach Deutschland aus. Sie schildern angebliche Fronterlebnisse des deutschen Soldaten Hirnschal, die er seiner Frau Amalia in der Heimat mitteilt. Geschrieben hat sie der Wiener Robert Lukas, Jahrgang 1904, der eigentlich Ehrenzweig hieß und 1934 als Jude und Sozialdemokrat ins Londoner Exil fliehen musste. Dort lebte er bis zu seinem Tod im Jahre 1984. Im Gegensatz zu vielen anderen Flüchtlingen fanden er und einige andere deutschsprachige Hitlergegner bei der BBC im Londoner Buschhaus eine Oase, wo sie arbeiten und kommunizieren konnten. Wir trafen uns täglich, nicht nur im Büro, sondern wir saßen in der Kantine vom Buschhaus zusammen. Nun, unter den Mitarbeitern waren Leute, die auch in Deutschland heute sehr bekannt sein dürften und jedenfalls in der Kriegszeit noch deutlich in der Erinnerung vieler Deutscher sein mussten. Zum Beispiel Schauspieler und Schauspielerinnen wie Lucy Mannheim, Sibylle Binder, Peter Ihle, der Filmregisseur Fritz Wendhausen, dann Schriftsteller wie Richard Friedenthal, der Filmschauspieler Albert Lieben. Ich glaube, es fehlte da niemals an Anregungen und ich denke noch heute mit großer Dankbarkeit an die vielen Ideen zurück, die mir von meinen Kollegen gegeben wurden. Die Figur des Adolf Hirnschal hatte Robert Lukas schon vor dem Krieg erfunden, als er als Journalist und Kabarettautor in Wien lebte. Uwe Naumann erklärt Hirnschals Wandlung. Robert Lukas hat vor seinem Weg ins Exil nach London in Wien Kabarett gemacht und hat dort eine Figur verwendet, die auch den Namen Hirnschall trug. Das war aber eine völlig andere Figur. Das war ein Kleinbürger, der sich anpasst und der in keiner Weise mit dem späteren Hirnschall zu vergleichen ist. Denn diese Figur des gefreiten Adolf Hirnschall, also das, was dann während des Krieges geschrieben wurde, ist ja eine ganz subversive Figur. Das ist ja ein Mensch, der nur scheinbar sich anpasst, der aber im Grunde genommen durch Überanpassung dann nicht zum Rädchen im Getriebe wird, sondern zum Sandkorn, der also die Maschinerie stoppt oder behindert. Und diese subversive Haltung des gefreiten Adolf Hirnschall ist tatsächlich erst während des Krieges entstanden. Soldat Hirnschall schreibt die Briefe an seine Frau zunächst aus Frankreich und später dann von der Ostfront. Er berichtet über Erlebnisse mit Kameraden, Offizieren und feindlichen Soldaten. Immer in Form einer Schwäkiade. Auch Bertolt Brecht versetzte 1943 Jaroslav Hašeks Figur in seinem Zeitstück Schwäk im Zweiten Weltkrieg in die Gegenwart. Viele der Hirnschallbriefe sind im Manuskript erhalten, aber nur ein einziger existiert noch in der Originalradiofassung. Es ist die Sendung vom 21. Februar 1944. Der Wiener Schauspieler und Komiker Fritz Schrecker spricht den Hirnschall. Teure Amalia, vielgeliebtes Weib, teile dir mit, dass ich plötzlich ein berühmter Mann geworden bin und ich werde erklären, wieso. Also begonnen hat es, wie der Käsmann die Kopfhörer abnimmt und sagt, Kinder, sagt er, das wird ein zweites Stalingrad. Bei Tscherkassy ist unsere 8. Armee schon über 2 Wochen lang eingekesselt. Darauf sehe ich den Käsmann scharf an und frage, und wer sagt das? Und er antwortet, die Russen sagen das. So sehe ich ihn noch schärfer an und sage, also der Moskauer Lügensender sagt das. Da meint der Käsmann, die Engländer sagen dasselbe. So sehe ich ihn noch schärfer an und sage, also der Londoner Lügensender sagt dasselbe, Käsmann. Und was sagt der Wehrmachtsbericht? Da spuckt der Käsmann in die Ecke und erklärt, der OKW-Bericht sagt nicht ein Wort darüber. So sehe ich ihn noch schärfer an und lege los. Und warum sagt der Wehrmachtsbericht nicht? Vielleicht, weil unser geliebter Führer es nicht wagt, dem deutschen Volk die Wahrheit zu sagen? Vielleicht, weil die Stimmung in der Heimat so schlecht ist, dass man nicht mehr sagen darf, was los ist? Ich werde sagen, warum das OKW kein Wort sagt. Weil das Ganze eine gemeine, plutokratisch-bolschewistische Lüge ist. Was das OKW nicht sagt, das existiert nicht. Unser geliebter Führer hat seinerzeit erklärt, der Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Merkt ihr das, Käsmann? Und da bemerke ich, dass der Hauptmann Krickwitz während meiner schönen Rede hereingekommen ist. Und wie ich fertig bin, sagt er, Gefreiter Hirnschall, Sie sind der richtige Mann. Sie sind ein geborener Propagandist. Und dann sagt er, hat eine ehrende Aufgabe für mich, aber er weiß nicht, was es ist. Er hat nur Befehl bekommen, sofort ein paar Leute zur Verfügung zu stellen, die gute Propagandisten sind. Hirnschall berichtet weiter, dass er sich bald darauf mit 30 anderen Soldaten in einem Flugzeug befand, das zur tatsächlich eingekesselten 8. Armee flog, mit dem Auftrag, die Eingeschlossenen zum Durchhalten zu überreden, bis zum letzten Atemzug. Plötzlich schreit einer, wir landen. Und da hören wir schweres Artilleriefeuer und im nächsten Augenblick sind wir gelandet und alle drängen zum Ausgang. Aber mir fällt in der Aufregung ein Handschuh unter den Sitz. Und bis ich ihn gefunden habe, bin ich der Letzte. Und wie ich hinausklettern will, stoße ich mit einem General zusammen, der gerade ins Flugzeug hineinklettern will. Und der brüllt mich an, verdammter Kerl, will er mich reinlassen oder nicht? So drücke ich mich höflich zur Seite und wie der General drin ist, will ich mich schnell hinausquetschen. Aber da ist ein SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS in der Türe und drängt mich wieder zur Seite und hinter ihm ist noch ein anderer und schreit, vorwärts, vorwärts, die Russen schießen sich schon ein. Und schon drängen noch mehr nach und ich sage, entschuldigen die Herren Generäle, aber Ich muss hinaus, ich gehöre zum Propagandastoßtrupp, der wo unsere Leute überreden soll, durchzuhalten bis zum letzten Atemzug. Aber in dem Durcheinander hört mich keiner und ich werde immer zurückgedrängt und ein SS-Oberführer schreit, schneller, schneller, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und ehe ich noch etwas tun kann, ist der Ausgang geschlossen und im nächsten Augenblick sind wir auch schon in der Luft und das Flugzeug ist vollgefüllt mit Generälen, aber es sind auch einige armselige SS-Sturmbannführer dabei und alle sind ganz blass und ein General sagt, verdammte Strategie das, 10 gute Divisionen verloren, fast so schlimm wie Stalingrad. Und dann sitzen alle ganz still da und starren vor sich hin. Und so bin ich wieder zu dem Flugplatz zurückgekehrt von dem, wo ich aufgestiegen bin. Und wie ich wieder zu meinem Bataillon komme, wird gerade der Wehrmachtsbericht vorgelesen. Und da heißt es, im Raum westlich von Tscherkassy wurde nach Abwehr heftiger feindlicher Gegenangriffe die Verbindung zu einer seit Wochen abgeschnittenen, stärkeren Frontgruppe wiederhergestellt. Und da ruft der Jaschke, Hirnschal, da bist du gemeint. Du hast doch die Verbindung hergestellt. Du bist ein berühmter Mann, Hirnschal, wenn schon der OKW-Bericht über dich berichtet. Und darauf lächle ich ihn freundlich an und sage zum Käsmann, siehste Käsmann, ich hab's dir immer erklärt. Der Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Und in diesem Sinne, mein vielgeliebtes Weib, grüßt und küsst dich dein dich liebender Adolf, Gefreiter in Russland. Hirnschal sandte Signale an seine Hörer in Nazi-Deutschland. Die Lage ist hoffnungslos, die NS-Propaganda lüge und es sind die kleinen Leute und einfachen Soldaten, die die Opfer tragen müssen. Die schwierige Zielgruppe für Hirnschal und dessen Autor Robert Lukas waren jene verunsicherten Deutschen, die am Hitlerstaat zu zweifeln begannen und sich ein Ende des Kriegselends wünschten. Robert Lukas beschreibt, dass es seinem Helden Hirnschal gelang, ein geheimes Einverständnis mit den Hörern in Deutschland zu erreichen. Der Hörer sollte nie das Gefühl haben, das ist ein Feind, der zu mir spricht, sondern das ist ein Mensch, der meine Einstellung im Grunde teilt. Er sieht in Hitler den Menschen, der den Krieg über uns gebracht hat. Und er sieht die ganze Lächerlichkeit der Pomposität der Nazi-Bonzen, so wie es ja auch die Masse des deutschen Volkes selbst während des Krieges empfand. Und ich glaube, dieses Gefühl des Einverständnisses einer geheimen Verschwörung zwischen dem Sprecher, zwischen Hirnschal und dem Hörer, stellte eine enge Beziehung her, die den Hörer veranlasste, wieder in der nächsten Woche den nächsten Brief Hirnschals an seine Frau abzuhören, weil er das Gefühl hatte, hier ist etwas, was zu mir selbst persönlich spricht. Und das ist nicht offizielle Propaganda, das ist weder Nazi-Propaganda noch Feindpropaganda. Der Hörer in Deutschland wusste, ich bin nicht allein mit meinen Zweifeln am Nazi-Regime. Hirnschalsprecher Fritz Schrecker benutzte einen künstlichen, nicht zuortbaren Dialekt, weil man nur so eine Identifikation in allen Teilen Deutschlands zu erzielen glaubte. Die Figur des Adolf Hirnschal ist ein literarisches Produkt der Kriegszeit, aktuell und schnell für das Tagesgeschäft geschrieben und zum Teil sogar während der Bombardierung Londons im Studio produziert. Wie aber wirkt der Hirnschal der 40er Jahre auf einen Satiriker und Kabarettisten von heute? Der Österreicher Werner Schneider, Jahrgang 1937. Na, es ist so eine solide Arbeit, wenn das jetzt in diesem Zusammenhang erlaubt ist zu sagen. Man merkt, dass dieser geborene Ehrenzweig, ein Journalist der Arbeiterzeitung war, ein Sozialdemokrat, offenbar der ersten Stunde. Er schreibt da in einer Tradition, da gibt es ziemlich viele. In den dichterischen Versuchen erinnert er natürlich sofort an Jura Seufer, ohne dessen Klasse zu erreichen. Das muss man also auch dazu sagen. Es ist so dieser Zwischenraum zwischen Journalismus, Meinungsjournalismus und Schmäh führen, der in Wien sehr stark beheimatet ist. Und hier haben Sie ja wieder in dieser Rückbesinnung auf die unsterbliche Figur des braven Soldaten Schweig, haben Sie wieder den Prager Einfluss. Die BBC-Sendungen wurden zum Kriegsende, nach Einschätzung von Robert Lukas, in Deutschland von bis zu 10 Millionen Hörern verfolgt. Seine Figur des gefreiten Hirnschal war nach dem Krieg nicht gleich vergessen. Die Hirnschalbriefe erschienen erstmals 1945 im Zürcher Europa-Verlag in Buchform. Viele Hörer dankten den Londoner Rundfunkmachern für die moralische Unterstützung. Anfang der 50er Jahre wandte sich nach der Buchlektüre auch ein deutscher Politiker an Robert Lukas. Die Briefe rufen manche Erinnerung wach. In jenen schweren Tagen waren sie immer eine Freude. Das Lob stammt von Konrad Adenauer. 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch die Kinogänger in der Bundesrepublik mit Hirnschal und der BBC London konfrontiert. In Wolfgang Stautes 1960 gedrehtem Film Kirmes. Der erzählt die Geschichte eines deutschen Deserteurs, gespielt vom jungen Götz George, der sich kurz vor Kriegsende im elterlichen Heimatdorf in der Eifel versteckt. Westlich der mittleren Maas, zwischen Venlo und Ruhrmond, drängt der Feind mit starken Treffen den eigenen Abschnittsbewegung. In einer Szene lauscht der Wirt des Dorfgasthofes dem Wehrmachtsbericht. Dann schließt er alle Türen und dreht am Senderknopf, um heimlich die BBC London zu hören. Und er hört Hirnschal. Der Wirt hat allerdings vergessen, die Lautsprecheranlage auszuschalten, die den Garten des Gasthauses beschallt, wo sich der NS-Ortsgruppenführer Eicher aufhält. Und warum sagt der Wehrmachtsbericht nicht? Vielleicht, weil unser geliebter Führer es nicht wagt, dem deutschen Volk die Wahrheit zu sagen? Und in diesem Sinne, mein vielgeliebtes Weib, grüßt und küsst dich dein liebender Adolf, Gefreiter in Russland. Deserteure, eine Sauerei, ist das überhaupt eine Sauerei? Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Wir bringen Nachrichten. Annette, eine junge französische Zwangsarbeiterin, versucht, den Wirt vor dem Ortsgruppenführer zu warnen. Wie? Wie? Was ist los? Sarah, du bist ja da! Ich verstehe dich nicht. Alter, komm! Der Wirt versteckt sich zunächst, als der Ortsgruppenführer wutschnaubend in die Gaststätte stürmt und fluchend das Radio abstellt. Annette tut so, als ob sie gerade Staub wischt, ehe der Wirt ihr gegen die brutalen Attacken Eichers zu Hilfe eilt. Wer das Radio angestellt? Wer das Radio angestellt hat, will ich wissen. Mach's Maul auf! Was denn los? Was hat dir denn Annette getan? Wer hat das Radio angestellt? Das Radio? Ich natürlich. Ah, ein Feindsender gehört, was? Feindsender? Menschenskind, wie kommst du denn darauf? Ich komme gerade im Boden runter, ich habe überhaupt nichts gehört. Na, dann hat die das gemacht. Annette, versteht doch gar kein Deutsch. Leider, das ist sowieso eine Plage mit ihr. Ach, ich traue dem Loder nicht über den Weg. Sie wird sich Musik gesucht haben und hat dabei den verdammten Londoner Rundfunk erwischt. Oder es ist beim Staubwischen passiert, kann ja auch sein. Naja, man ist ja schließlich kein Unmensch, nicht? Besonders Damen gegenüber. Schon gebraucht da. Nein. Zunächst mal ein bisschen Deutschland können. Mal die Weltsprache. Mensch, Londoner Rundfunk. Ich bin so verrückt. Sau Nazi. Vom Spielfilm zur Erinnerung an die erlebte Realität. Uwe Storjohann, Jahrgang 1925, lebte während des Krieges in seiner Heimatstadt Hamburg. Er hörte zunächst nur aus einem einzigen Grund regelmäßig den deutschen Dienst der BBC, obwohl es von den Nazi-Machthabern verboten worden war. Ich habe es trotzdem getan. Ja, warum? Nicht um dort nun politische Sendungen zu hören oder politische Informationen zu bekommen, sondern weil ich Swingmusik hören wollte. Die Volksempfänger der Baujahre 34, 35, die waren noch so gut gebaut, dass man dort auf Mittelwelle, wenn es dunkel war, BBC hören konnte. Nur Es wurde immer gestört von deutschen Störsendern. Da gab es immer diesen Zisch und diesen Salat da, der das Hören dann also praktisch unmöglich machte. Zu normalen Zeiten. Es gab dann eine Zeit, wo man es eigentlich recht gut hören konnte. Und das war, wenn Fliegeralarm war. Und dann habe ich also am Radio gesessen, natürlich nicht laut aufgedreht, das konnte man ja nicht. Denn da konnten ja Nachbarn mithören. Gut, die waren meistens schon im Keller unten, aber man konnte ja nie wissen. Man hat dann immer an der Stoffverkleidung von diesem Volksempfänger gesessen und dann also mitgehottet und mitgefiebert und fand das also fantastisch, was da ablief, nicht? Dann hörte man also original Duke Ellington und Benny Goodman und Count Basie und die Andrews, das waren ja, oder Bessie Smith, Louis Armstrong, das waren ja unsere Idole damals zu der Zeit. Natürlich gab es dann auch immer Zoff im Elternhaus. Nun war damals, lebte ich mit meiner Mutter alleine. Die Männer waren ja meistens irgendwo draußen im Kriegseinsatz und das war bei uns genauso. Ich war mit meiner Mutter alleine und die hörte das dann auch und die fand, das ist doch wieder kein deutscher Sender. Oh, nun hörst du wieder ausländische Sender. Nee, sag ich, das ist ein deutscher Sender, das ist Michael Jari. Michael Jari galt damals immer als der Deutsche, der auch noch so Hot-Musik macht. Der war natürlich nicht vergleichbar mit dem, was man dann über BBC London hörte, nicht? Und ich habe da manchen Alarm, bis die Bomben schon fielen und die Flak schoss, habe ich da oben gesessen und das dann mit Begeisterung gehört. Wenn ich Swing hörte, hatte ich nie Angst. Das waren die einzigen Momente, wo ich angstfrei war. Man brachte Swing und dann, wenn es besonders interessant wurde und dann sagte man, ja, und Sie können jetzt in 10 Minuten jetzt den neuesten Duke Ellington hören, aber vorher machen wir eine Sendung für den Arbeiter. Und dann kam also eine Sendung für den Arbeiter, dann habe ich es mal abgestellt, das interessierte mich nicht. Bis ich dann irgendwann doch mal zugehört habe. Es ist dann so gekommen, dass ich, man entwickelt sich ja auch, also zwischen 15 und 18, dass ich dann am Ende mich eigentlich gar nicht mehr so sehr für den Swing interessiert habe, sondern viel mehr für die politischen Sendungen, die da liefen. Ich weiß noch, am Anfang habe ich mich unglaublich amüsiert über die Sketche von Kurt und Willi und den gefreiten Hirnschal, der also so ein Schwäg-Typ war. Ich kannte den Schwäg damals gar nicht, nicht? Das habe ich es mir erst nach dem Krieg bewusst geworden. Ah ja, der Schwäg, der ist ja wie Hirnschal, aber natürlich war Hirnschal wie Schwäg. Bei mir war also eine Politisierung entstanden. Durch das Hören der BBC bin ich wenigstens im Ansatz ein politisch denkender Mensch geworden. Der junge Uwe Storjohann, dessen Vater NSDAP-Mitglied war, hatte anfangs noch an den Meldungen und Meinungen der BBC gezweifelt, sogar beim Hören ein schlechtes Gewissen gehabt, ehe er mit fortschreitendem Kriegsverlauf den Informationen der Londoner immer mehr glaubte. Eine der BBC-Lieblingssendungen des jungen Uwe waren die satirischen Kommentare der Berliner Volksgenossin Frau Wernicke. Autor der Frau Wernicke war Bruno Adler, Jahrgang 1888. Er stammte aus Karlsbad und emigrierte 1933 zunächst nach Prag und kam dann 1936 nach London, wo er bis zu seinem Tod 1968 lebte. Seine Figur Frau Wernicke resonierte mit frecher Berliner Schnauze über die Sorgen der Menschen an der Heimatfront, kommentierte flapsig die Reden der Naziführer und befasste sich mit den Dingen, die den Kriegsalltag in Deutschland erschwerten. Einquartierungen, Evakuierungen, Versorgungsmängel, Luftschutzbunker, die Bombardierung Berlins, die deportierten Fremdarbeiter. Das waren Frau Wernickes Themen. Am 19. Oktober 1941 befasste sie sich im subversiven Tratsch mit Nachbarinnen auch mit dem Londoner Rundfunk. Frau Wernicke wurde von der Berliner Schauspielerin Annemarie Hase gesprochen. Nee, da will ich nichts von wissen, Kinder. Nee, das Radio dreh ich nicht an. Nee, nichts zu machen. Wie leicht drehst du da ein bisschen zu weit und hast du nicht gesehen, bist ein Volksschädling. Aber was denn? Ihr wisst doch, unser guter kleiner Doktor hat er doch nicht gerne. Nun sag doch bloß nicht so eine Sachen. Was für die Engländer erlaubt ist, kann uns auch nicht schaden. Der Doktor hat es uns doch auseinandergepolkt, warum es denen nicht tut, wenn sie die ausländischen Sender hören. Weil sie nämlich national geeint sind. Wir haben ein Reich, ein Volk, ein Führer, aber das genügt eben nicht für die nationale Einheit. Da verlasst ihr nur auf den Goebbels. Der weiß das besser. Ich sage, solange wir nicht ganz geeint sind, dürfen wir nicht hören, weil wir nicht geeinigt sind. Und wenn wir mal geeinigt sind, dann brauchen wir nicht hören, weil wir uns denn ja einig sind. Ist doch klar wie Kloßbrühe, wa? Ich sah euch Kinder, jippertlichen Sie bloß nicht so nach dem Londoner Rundfunk. Was habt ihr denn schon von, wenn er immerfort hört, wie viele wieder in Norwegen erschossen, in Prag aufgehängt und in Frankreich ingelocht worden sind? Was ist denn schon dabei, wenn sie jeden Tag einen Haufen Leute umbringen, die nicht dafür können? Geiseln heißt das in der Sprache von totalen Krieg. Und ich erinnere mir dunkel, dass wir in der Schule was gehört haben darüber von den Hunden. Weißt du noch, Grete? Was, da findest du was bei? Na, mach da mal bloß keinen Fleck. Hast wohl ganz vergessen, dass wir mittendrin sind, eine neue Kultur über das geeinte Europa zu verhängen. Wem das nicht passt, der wird eben umgelegt. Ich kann bloß sagen, lohnt sich ja nicht, das hinhören. Stellen Sie sich doch bloß vor, Frau Nachbarn, Ihr Otto wäre bei der Marine und Sie hätten schon eine ganze Zeit lang kein Sterbenswörtchen gehört von ihm und Sie denken schon das Schlimmste und eines Tages kriegen Sie aus dem Londoner Rundfunk die gute Nachricht, das Allerschlimmste zu hören. Frau Vosswinkel in Berlin, Frankfurter Allee. Frau Vosswinkel, Ihr Sohn Otto, Matrosengefreiter, ist Kriegsgefangener. Nee, nee, nee, Kinder. Ich lass mal bei euch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Ich werde mal hüten und euch sagen, was ihr sonst noch hören könnt. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. Auf Wiederhören. Uwe Storjohann war als jugendlicher Hörer von Frau Wernicke beeindruckt. Was sie machte, war eigentlich alles unser Alltag. Unser Alltag so, wie man ihn erlebte und wie man ihn aber nicht nach außen kommen lassen durfte, weil das dann ja schon wieder gefährlich war bei den Nazis, nicht? Man durfte natürlich nicht sagen, dass einige sich mit französischem Cognac vollstopften und die anderen dafür also darben und hungern mussten. Aber man erlebte Szenen, wie sie da dargestellt wurden. So zum Beispiel hatte sie eine Szene mit Ostarbeitern, die Wernicke, und wo die Ostarbeiter von den Deutschen dann auf eine sehr drastische Art und Weise daran gehindert wurden, bei Alarm in den Keller zu gehen oder so. Und das hatte ich also wirklich erlebt und hörte das nun irgendwann in der BBC. Aber es entsprach alles so der Wirklichkeit. Um diese Wirklichkeit zu kennen, brauchten die Autoren detaillierte Informationen. Die erste Grundregel für die BBC-Mitarbeiter hieß, immer die Wahrheit sagen, um so den Glauben der Hörer an die Lügen der Nazi-Propaganda zu erschüttern. Die Fakten der Sendungen mussten den Überprüfungen kritischer deutscher Hörer standhalten. Aus diesem Grund stellte die BBC den Exilanten die internationale Presse zur Verfügung, ließ sie aber auch deutsche Propagandasendungen hören. In den Sendungen mit Frau Wernicke, die von 1941 bis 1944 ausgestrahlt wurden, spiegelt sich der Kriegsverlauf wider. Die Geschichten wurden mit der Zeit von immer mehr Menschen gehört. Frau Wernicke machte eine Entwicklung durch. Der Literaturwissenschaftler Uwe Naumann. Frau Wernicke wird im Verlaufe der Jahre immer frecher, immer aggressiver, nimmt viel weniger ein Blatt vor den Mund. Das geht dann bis zu offenen Aufrufen zum sich verweigern, zum Widerstand leisten, zum Desertieren an die Soldaten gerichtet. Annemarie Hase, die Sprecherin der Frau Wernicke, kehrte nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Sie wirkte dann jahrelang bei Brechts Berliner Ensemble mit, spielte jedoch nur kleinere Rollen. Uwe Storjohann, der nach dem Krieg als Hörfunkautor zu arbeiten begann, traf die Stimme, die ihm als Jungen so vertraut gewesen war, Mitte der 50er Jahre zufällig in einem Berliner Rundfunkstudio. Da war eine Schauspielerin, Annemarie Hase hieß die, und die war für eine Rolle engagiert in einem Berliner Stück. Ich hörte sie und sagte, sie nicht Frau Wernicke? Ja, sagt sie, ich bin Frau Wernicke. Haben Sie mich gehört? Ich sage, mit Begeisterung habe ich Sie gehört. Und da sagte sie, das war, wie gesagt, Mitte der 50er Jahre, es wäre aber ganz gut, wenn Sie das hier jetzt nicht so laut machen würden, dass ich im Krieg für die BBC gearbeitet habe. Ich sage, haben Sie da Unannehmlichkeiten? Na, sagt sie, Unannehmlichkeiten nicht, aber es gibt hier einige Leute, die das nicht so gerne hören. Das war Mitte der 50er Jahre. Nicht nur Frau Wernicke war eine in Berlin angesiedelte Satirefigur. Auch in der Serie Kurt und Willi standen zwei Leute aus der Reichshauptstadt im Mittelpunkt. Willi als ein Parteigenosse, der im Propagandaministerium arbeitet und die Phrasen der Nazis wiederkäut. Kurt als ein Lehrer, der die Rolle des eher passiven Oppositionellen einnimmt. Die Texte zu Kurt und Willi stammen zum großen Teil von Bruno Adler, der ja auch Frau Wernicke geschrieben hatte. Die Sprecher waren Peter Ihle und Fritz Wendhausen. Im April 1945 befassten sich die beiden mit der bevorstehenden Eroberung Berlins durch die Russen. Heiletla, Kurt. Namen, Willi. Nimm Platz, bin gleich fertig. Was machst du denn da? Eine Landkarte? Du studierst wohl die Lage. Jawohl, die Niederlage. So ja, bunte Fähnchen, sieh mal den an. Russland, England, Amerika. Wo ist denn unsere Fahne? Na hier, siehst du nicht? Ach so, die weißen Fähnchen. Natürlich, das ist unsere Fahne. Aller Defätist. Wenn es nach dir ginge, würde sich jede Stadt ohne einen Schuss ergeben. Ja, und wenn es nach euch ginge, ließe sich jede Stadt erst in Klump schießen, bis sie sich schließlich doch ergeben muss. Ein Glück, Kurt, dass die Berliner nicht solche Patrioten sind wie du. Die buddeln auf Steibel, komm raus, wie die Verrückten. Aber ganz übergeschnappt sind sie doch noch nicht. Sie haben genau ausgerechnet, wie lang die Russen brauchen werden, um unsere Barrikaden und Panzerfallen zu nehmen. Und wie lange soll das dauern? 2 Stunden und 3 Minuten. 2 Stunden, 3 Minuten, was soll das heißen? Nur ganz einfach. 2 Stunden werden sich die russischen Panzermannschaften vor Lachen im Bauch halten, wenn sie die Hindernisse sehen. Und in 3 Minuten werden sie mit ihnen fertig sein. Vom deutschen Dienst der BBC London wurden während des Krieges auch satirische Lieder gesendet. Uwe Storjohann erinnert sich an ein berühmtes Beispiel. So gab es damals zum Beispiel dieses berühmte Lili Marleen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, das sang immer Lale Andersen. Und nun gab es plötzlich auch Lili Marleen, BBC London. Und da sang das Luzi Mannheim. Luzi Mannheim war in Deutschland eine sehr bekannte Schauspielerin gewesen bis 1933 und ist dann emigriert. Und die Luzi Mannheim, die sang dann Lili Marleen. Aber die sang dann plötzlich einen ganz anderen Text. Und da ging es dann, der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zu Witwen jede Frau. Wie ging's da noch weiter? Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lili Marleen. Uwe Storjohann hatte nach solchen Hörerlebnissen oft den Wunsch, sich seinen Freunden mitzuteilen. Aber er fürchtete, jemand könnte ihn verraten, was eine Verhaftung zur Folge gehabt hätte und vielleicht sogar ein Todesurteil. Die BBC-Wirkung beschreibt er heute so. Die hat eigentlich so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, also aus der Sicht der BBC. Sie hat zuerst geschockt, dann betroffen gemacht und das spricht für die Leute von der BBC. Sie hat zuletzt überzeugt. Sie hat deshalb überzeugt, weil die Vergleichsmöglichkeiten da waren mit dem, was man aus dem deutschen Propagandaministerium erfuhr und dem, was man zum Beispiel von Leuten erfuhr, die an der Ostfront Soldaten waren und auf Urlaub kamen und dann eben doch nicht so schwiegen, wie sie schweigen sollten. Wesentlich für die Satireautoren in London war es, die Gefühle ihrer Hörer nicht zu verletzen. Das Lachen, das die Sendungen auslöste, sollte ein Lachen über die Unterdrücker sein. Nie sollten die einfachen Menschen, die eigentliche Zielgruppe, angegriffen werden. Lachen als Befreiung. War die Satire der BBC im Zweiten Weltkrieg tatsächlich eine Waffe? Robert Lucas. Es schien mir sehr wichtig, in dem Kampf um die Seelen der deutschen Bevölkerung, denn darum ging es ja in diesen Jahren, die Waffe des Humors zu verwenden, also in Wirklichkeit der ätzenden Wirkung, die Satire haben kann. Ein totales Regime ist ja eine von tierischem Ernst erfüllte Angelegenheit. Es ist sehr wichtig, wenn man den Opfern einer Diktatur die Möglichkeit gibt, über ihre Unterdrücker zu lachen. Werner Schneider, der österreichische Satiriker von heute, schränkt die Wirksamkeit der Satire als Waffe ein. Ich müsste jetzt fragen, Waffe in welcher Kategorie? Natürlich ist, wenn der Scharfschütze anlegt und es macht ihm eine Taube etwas auf den Kopf und es verreißt ihm die Hand, dann war die Taubenscheiße eine Waffe. Ich würde mich aber hüten, die Taubenscheiße generell zur Waffe zu erklären. Methodisch eingesetzt natürlich, kann es diese Funktion haben. Es gibt eben in der öffentlichen Meinung so etwas wie wenn ich Propaganda mache, wenn ich Polemik mache, wenn ich es methodisch mache, mit der Konsequenz des ewig auf das Hirn fallenden Tropfens, dann wird das sicherlich zu etwas Waffenähnlichem. Ja. Je schlimmer die Zeiten, desto wirksamer die Satire. Schneider glaubt, dass es Satiriker in Krisenzeiten wesentlich einfacher haben als in historischen Situationen, in denen Frieden, Demokratie und Wohlstand herrschen. Angesichts der täglichen Realsatire erscheint es heute besonders schwer, fiktive Satiren zu schreiben. Eine bei Kabarettisten ungeliebte, aber trotzdem oft gestellte Frage gilt der Wirksamkeit von Satire überhaupt. Werner Schneider über seine Erfahrungen? Die direkte Botschaft des Kabarets, wenn ich heute mich gegen eine Entwicklung stelle, gegen eine realpolitische Entwicklung, ist nicht möglich. Ich werde nie einen Menschen dazu bringen, dass er morgen etwas anderes wählt, als er ohnehin gewählt hätte, oder so gut wie nie. Ich werde schon gar nie einen Politiker dazu bringen, die Partei zu wechseln. Ich werde nie im Rahmen meiner Zeit, meiner Generation, wie es so schön heißt, etwas verändern. Wohl aber kann ich in den Common Sense etwas deponieren. Ich vergleiche die Wirkung von Satire immer mit Homöopathie. Die einen sagen, man kann damit heilen, die anderen sagen, es ist ein Quatsch. Ich glaube, dass in Jahrmillionen nichts verloren geht, was Menschen äußern. Und dieser Begriff der ich kann nichts verändern, ist für mich schon im Ansatz, wirklich im philosophischen Ansatz falsch. Denn in dem Moment, wo ich auf ein Papier tippe, ist das Papier verändert. Also es ist schon etwas passiert. Jede Aktion setzt etwas frei. Wie wirksam ist Satire? Der Literaturwissenschaftler Uwe Naumann, der zwei Bücher mit den Texten der Wernicke und der Hirnschalgeschichten herausgab. Ich denke, Satire kann nicht die Welt verändern. Aber Satire kann dazu beitragen, dass Menschen in einer Haltung bestärkt werden oder dass ihnen ein Denkzettel verpasst wird, ob denn irgendwelche Zusammenhänge aufgehen und richtig sind. Insofern gehöre ich nicht zu denen, die der Satire eine ganz große Wirkung beimessen. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, Menschen entweder Mut zu machen, sich zu etwas zu stellen, zu einer bestimmten Haltung, oder aber einen Zweifel, der schon angelegt ist, in jemandem zu bestärken. Es hat Menschen gegeben, die von den Satiren tatsächlich angestoßen wurden, über die Dinge neu nachzudenken und bestimmte Zusammenhänge in einem neuen Licht zu sehen. Und das ist das, was Satire eigentlich kann. Und da haben die Satiren der BBC während des Krieges, glaube ich, eine buchstäblich historisch bedeutende und wichtige Rolle gespielt. Wie wirksam waren die deutschsprachigen BBC-Satiren während des Zweiten Weltkriegs? Uwe Storjohann, BBC-Hörer. In solchen Situationen ungeheuer wirksam. Viel wirksamer als heute in unserer Gesellschaft. Es hat sich dann ja später herausgestellt, dass es Tausende, ja Hunderttausende von Leuten gab, die in meiner Situation waren, die so dachten wie ich. Und für diese Leute war diese Satire, wie sie damals von der BBC kam, ungeheuer hilfreich. Sie war sogar, ich würde sagen, überlebenswichtig. Es hat die BBC mit ihren satirischen Sendungen den Menschen, die hier am Verzweifeln waren, sehr, sehr viel neuen Lebensmut gegeben, neue Hoffnung gegeben. In dieser Situation damals hatte Satire einen Stellenwert, wie sie ihn, glaube ich, nie wieder so gehabt hat. Die Satiremacher in London hatten, wie der damalige Produzent Julius Gellner in einem Interview beschrieb, bei ihrer Arbeit das befriedigende Gefühl, Soldaten zu sein, die an der Vernichtung des Übels in Deutschland aktiv teilnehmen konnten. Hier ist England. Unsere Sendung ist beendet. Sie hörten Radiosatiren für das Reich. Der Ätherkrieg von BBC London gegen Nazi-Deutschland. Ein Feature von Klaus Pilger. Die Sprecher waren Agnes Pollner und Wolfgang Rüther. Regie Klaus Prangenberg. Ton und Technik Walter Neumann und Dagmar Schondey. Das Ganze gesendet im Deutschlandfunk 1996. Ich hoffe, es hat gefallen. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um Charlie Chaplin, Komiker und Weltstar schon damals, der 1931 Berlin besuchte, wo die Nationalsozialisten die Jagd auf ihn eröffneten. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Isabella Kohler. Hören Sie zum Schluss im Rück- und im Vorgriff sozusagen noch einmal Charlie Chaplin in seinem Film Der große Diktator von 1940. Soldaten! Vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch. Deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!